بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. Alles wird mit Allah, dem Herrn der Welten, und Allahs Segen und heilige Barmherzigkeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Heute, liebe Geschwister, wollen wir uns dem 13. Hadith von Riyad al-Salihin widmen. Imam al-Nawawi rahimahullah, möge Allah subhanahu wa ta'ala seiner barmherzig sein, er sagte am Anfang dieses Kapitels, Kapitel 2, reuige Umkehr, Taubah. Ich zitiere, er sagt, nach Meinung der Gelehrten ist die reuige Umkehr Pflicht bei jeder Sünde. Handelt es sich um einen Akt des Ungehorsams zwischen dem Gottesdiener und Allah, dem Erbarmer, dem Erhabenen, der nicht im Zusammenhang mit dem Recht eines anderen Menschen steht, so bestehen für ihn drei Bedingungen. Dann zählt er sie auf und dann sagt er, bei Nichterfüllung einer dieser drei Voraussetzungen ist die reuige Umkehr ungültig. Steht die Sünde im Zusammenhang mit dem Recht eines anderen Menschen, so kommt zu den drei genannten Bedingungen noch eine vierte hinzu. Nämlich, dass man sich von der Verpflichtung gegenüber der betroffenen Person frei macht. Handelt es sich dabei um Geld oder dergleichen, so hat man es ihm zurückzuzahlen. Handelt es sich dabei um eine Straftat, wie die von Allah festgesetzte Strafe für die fälschliche Beschuldigung der Unzucht und dergleichen, so hat man der betroffenen Person den Vollzug der Strafe zu ermöglichen oder sie um den Verzicht auf Bestrafung zu bitten. Und handelt es sich um eine üble Nachrede, so bittet man sie dafür um Vergebung. Man hat die reuige Umkehr von allen Sünden vorzunehmen, doch tut man dies nur mit einer davon, ist die reuige Umkehr bei den Vertretern der Wahrheit von jener einen gültig, während die anderen weiterhin auf einem lasten. Die Hinweise auf die Pflicht zur reuigen Umkehr aus dem Koran, der Sunna und dem Konsens der Gemeinschaft stützen sich gegenseitig. Allah der Habene sagte, wendet euch alle reumütig Allah zu, ihr Gläubigen, auf dass es euch wohlergehen möge. Und Allah der Habene sagte, bittet euren Herrn um Vergebung, hierauf wendet euch ihm in Reue zu. Und Allah der Erhabene sagte, o die ihr glaubt, kehrt zu Allah um in aufrichtiger Reue. Und Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, bei Allah, ich bitte Allah am Tag wahrlich mehr als 70 Mal um Vergebung und wende mich ihm in Reue zu. Dies ist bei Bukhari überliefert. Das Kapitel über die Tauba ist ein gewaltiges Kapitel, denn jeder Muslim ist davon betroffen und jeder Muslim, wie er sagte, der Imam rahimahullah, ist verpflichtet, nach jeder Sünde Tauba zu machen. Und diese Tauba, auf Arabisch heißt das, Tauba heißt zurückkehren, Raja'a, man kehrt zu Allah zurück, nachdem man den geraden Weg zu ihm kurzzeitig verlassen hat. Und diese Tauba, die Allah subhanahu wa ta'ala uns auferlegt hat, als er sagte, Tubu ila Allah, wendet euch Allah reuevoll zu, sie hat Bedingungen, wie der Imam gesagt hat, und er hat drei an der Zahl erwähnt. Die erste Bedingung für die Tauba ist, dass man die Sünde unterlässt. Also, es ist keine aufrichtige Sünde, keine aufrichtige Tauba, wenn eine Person weiterhin die Sünde macht und nicht davon ablässt und sagt, oh Allah, ich wende mich dir reuevoll zu, atubu ila Allah, astaghfirullah und so weiter und so fort. Das heißt, das Ablassen, das Unterlassen der Sünde ist Bedingung für die Gültigkeit der Tauba, so sagt er immer. Die zweite Bedingung ist, dass man bereut, sie begangen zu haben. Und das ist eine Tat des Herzens. Und diese Tat des Herzens ist genau das Problem, warum man nicht sagen kann, ich mache jetzt die Sünde und später bereue ich sie. Du kannst von der Tat später ablassen. Das ist richtig. Du kannst sie jetzt machen und später sagen, ich mache sie nicht mehr. Dann hättest du die erste Bedingung erfüllt. Aber die zweite Bedingung zu erfüllen, ist nicht möglich, indem man sagt, ich mache es später. Warum? Weil es eine Art, ein Akt des Herzens ist. Und das Herz kann die Sünde nur bereuen, wenn das Herz noch lebendig ist. Ansonsten, wenn das Herz gestorben ist, kann es diese Sünde nicht mehr bereuen. Und das weiß der Sünder, erkennt das daran, dass er, wenn er die Sünde zum ersten Mal begeht, dann fällt es ihm sehr schwer. Zum ersten Mal zum Beispiel ist er der Einzige in seiner Familie und der ganzen Umgebung, der im Ramadan nicht fastet zum Beispiel, obwohl er fasten muss. Und am ersten Tag, es fällt ihm schwer, es ist anstrengend für ihn, weil er ein schlechtes Gewissen hat. Aber das Gewissen, es gewöhnt sich nach einer Zeit an jede verbotene Tat. Und deswegen sehen wir auch in dem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam über den Mann, der 99 Menschen getötet hat. Und dann hat er nach jemandem gefragt, der ihm, der Wissen hat, der ihm sozusagen erklären kann, wie er Tauba macht. Und dann ist er an den Falschen geraten. Man hat ihn an den Falschen geschickt. Man hat ihn zu jemandem geschickt, der zwar religiös ist und betet und weiß nicht was alles, aber er hat kein Ilm gehabt. Und daraufhin hat er ihn gefragt, und der Mann hat den Mann gefragt, wie kann ich Tauba machen, nachdem ich 99 Menschen getötet habe? Und der Mann sagte zu ihm, du kannst keine Tauba machen. 99 Menschen. Warum? Weil der Abid, dieser Mann, der Allah subhanahu wa ta'ala viel angebetet hat, er gibt sich zwar Mühe in der Anbetung, aber er hat kein Ilm. Und für ihn war es eine große Sache, wie kann jemand die Sünde 99 Mal begehen? Das erste ist schon eine Katastrophe und anstrengend. Und der Abid will das selbst niemals über die Runden bringen. Er will das niemals selbst schaffen, so etwas zu machen. Deswegen hat er, aber der Mann, was hat er in dem Moment gemacht? Er hat den auch getötet. Ja, weil die Antwort hat ihm nicht gefallen. Dann hat er gesagt, 99 oder 100, da kommt es auch nicht mehr darauf an. Okay? Und danach hat man ihn, dann hat er noch einmal gefragt. Er sagt, schickt mich zu einer Person, die am meisten Wissen hat. Zu der Person, die am meisten Wissen hat von allen. Und dann beim zweiten Mal hat man sie tatsächlich zu einer Person geschickt, die Ilm gehabt hat. Und er hat sie gefragt, kann ich Taube machen? Ich habe 100 Menschen getötet. Und dann sagte er, selbstverständlich kannst du Taube machen. Und er hat ihm verwiesen darauf, dass er das Land verlassen soll, in dem er sich befindet, um aus dieser Umgebung rauszukommen, wo er war mit seinen schlechten Freunden, und ist dann woanders hingegangen. Und die Geschichte kennt ihr. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm vergeben, weil er eben Taube gemacht hat. Was ich aber damit sagen will, ist, dass dieses hundertfache Töten, was der Mann gemacht hat im Hadith, ist ihm schwer gefallen beim ersten Mal, vielleicht beim zweiten Mal, aber bestimmt nicht mehr beim 30. und 40. Mal und auch nicht beim 100. Mal. Wie beim 100. Mal hat er es sogar gewagt, einen gläubigen, aufrichtigen Menschen zu töten. Gott bewahre. Die dritte Bedingung, die Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala erwähnte, ist, dass man fest dazu entschlossen ist, diese Sünde niemals wieder zu begehen. Das heißt, dass man innerlich, wenn man das bereut hat, durch zweite Bedingung, dann hat man auch automatisch natürlich vor, diese Sünde nie wieder zu begehen. Anders eine Person, die sagt, ich bereue es für jetzt und vielleicht später mache ich es noch einmal. Das ist keine aufrichtige Tauba laut diesen Bedingungen vom Imam rahimahullah rahmatin wasi'. Allah möge es seiner erbarmen. Diese Bedingungen der Tauba beziehen sich auf jede Sünde. Es gibt keine Ausnahme, alhamdulillah. Es gibt keine Sünde, die nicht vergeben würde durch eine aufrichtige Tauba. Nur es kommt darauf an, manchmal gibt es Sünden, die zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala sind. Fehler, die du Allah gegenüber gemacht hast. Und es gibt, wie zum Beispiel zu lügen oder das Gebet zu vernachlässigen oder die Zakat zu vernachlässigen, solche Sünden. Teilweise, die Zakat ist natürlich auch eine Sache zwischen dir und den armen Menschen, aber in erster Linie zwischen dir und Allah Azza wa Jal. Und solche Menschen, wenn sie eine Sünde gemacht haben zwischen sich und Allah, genügen ihnen die drei Bedingungen. Aber es gibt Sünden und Fehler, die man macht mit einem anderen Menschen, gegenüber einem anderen Menschen. Und das ist natürlich das Problem, weil die anderen Menschen, sie sind nicht so barmherzig wie Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen Allah Azza wa Jal, weil er dich auch nicht braucht, und weil du ihm eh nicht schaden kannst, er verzeiht dir, sobald du die drei Bedingungen erfüllt hast. Aber die anderen Menschen, sie pochen auf ihr Recht. Und sie sind nicht so schnell verzeihend. Und deswegen, Yawm al-Qiyamah, nachdem die Menschen alle, die gläubigen Menschen alle die Hölle überschritten haben, über die Brücke der Hölle, As-Sirat, Danach kommt es noch zu einem ganz entscheidenden Ereignis, bevor die Leute ins Paradies eingehen dürfen. Und das ist, was man auf Arabisch nennt, Qantaratul Mazalim. Das ist der Name des Ortes, an dem die Menschen untereinander ihre Rechte sich einholen werden. Ja? Und da wird dir gesagt werden, zum Beispiel, pass mal auf, die Person so und so, sie hat dir das und das in deinem Leben angetan, jetzt hast du die Möglichkeit, dein Recht zu nehmen. Warum? Weil, bevor die Gläubigen ins Paradies eingehen, soll der Groll aus ihren Herzen vollkommen genommen werden. Im Paradies gibt es keinen Hass mehr aufeinander. Und deswegen in vollkommener Gerechtigkeit bekommt jeder Mensch, bevor er ins Paradies eingeht, sein Recht zurück. Und danach erst, wenn die Herzen alle gereinigt sind und es keinen Hass mehr gibt unter den Geschwistern, danach die Leute werden ins Paradies erst eingelassen. Und das ist das Problem, dass eben Yawm al-Qiyamah es keine, die Wertgegenstände dieses Lebens spielen keine Rolle mehr. Jemand, der einem anderen Geld genommen hat oder jemand anderes beleidigt hat oder ähnliches, es nutzt ihm nichts, Yawm al-Qiyamah, dass er ihm den gestohlenen Gegenstand zum Beispiel zurückgibt. Das nutzt ihm nichts, weil es hat keinen Wert mehr. Alles ist entwertet worden, außer eben die guten und die schlechten Taten, al-Hasanat und al-Sayyiat. Und das ist die Währung Yawm al-Qiyamah. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns dringend angewiesen, dass wenn jemand seiner Brüder etwas Schlechtes angetan hat, dass er ihn in diesem Leben noch um Verzeihung bittet, auf das Allah subhanahu wa ta'ala ihm im nächsten Leben verzeiht. Und auch damit die Leute kein Anrecht mehr haben auf ihn, denn der Prophet alaihi wasallam hat darüber einiges Gefährliches gesagt. Sogar hat der Imam rahimahullah gesagt, wenn es zum Beispiel geht um fälschliche Beschuldigung gemeint ist, er meint hier was ganz Spezielles, aber allgemein ist gemeint, dass man jemandem etwas vorgeworfen hat. Du hast über irgendeinen Muslim schlecht gesprochen, dann musst du diese Sache wieder korrigieren, indem du zu ihm hingehst, und das ist eine sehr schwierige und anstrengende Sache, und deswegen sagten manche Ulama haben gesagt, es ist einfacher, und jeder sagt das, ich meine, das ist ein bestimmtes Zitat, die Sünde von vornherein zu unterlassen, ist einfacher, als die Sünde im Nachhinein zu bereuen. Und sollte es sich um eine Sünde handeln, für die es eben eine Hadd-Strafe gibt, wie zum Beispiel die Beschuldigung, fälschliche Beschuldigung von Unzucht, möge Allah uns davor bewahren, eine Person, sie sagt über eine Frau, diese Frau ist eine schlechte Frau und sie meint damit eben diese schlechte Sache, die Unzucht, möge Allah uns davor bewahren, dann diese Person, wenn sie keine Zeugen dafür hat, ausreichende Zeugen hat, dann wird sie nämlich gemäß der Hadd-Strafe bestraft und das muss vollzogen werden, damit sie von dieser Strafe befreit ist. Ja? Und wenn es sich um Beleidigungen hält, weil das ist ein Recht Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn das, da hat auch der, wenn das zum Richter gelangt, hat auch die betroffene Person nicht mehr das Recht zu verzeihen. Sie kann verzeihen, aber es nutzt nichts an der Strafe, ändert es nicht mehr. Und ebenfalls, wenn es um üble Nachrede geht, wenn du über jemanden etwas Schlechtes gesagt hast, irgendetwas, was dein Bruder nicht mag, von den Ausnahmen abgesehen, musst du deinen Bruder ebenfalls um Verzeihung bitten. Und dann sagt der Imam rahimahullah ta'ala, man hat die reuige Umkehr von allen Sünden vorzunehmen, doch tut man dies nur mit einer davon, dann ist die reuige Umkehr bei den Vertretern der Wahrheit von jener einen gültig, während die anderen weiterhin auf einem lasten. Er will damit sagen, wenn ein Muslim 100 Sünden begangen hat und er macht die Tauba für die Hälfte von dieser Sünden, dann lastet auf ihm diese Hälfte nicht mehr. Und die andere Hälfte lastet auf ihn noch weiterhin. Und er will natürlich hier argumentieren gegen bestimmte Muslime, die etwas anderes gesagt haben. Gott bewahre. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Quran al-Karim, und wendet euch alle Allah reumütig zu, ihr Gläubigen, auf dass es euch wohl ergehen möge. Und hierin ist ein Hinweis darauf, dass Allah subhanahu wa ta'ala die gläubigen Menschen mit dieser Eigenschaft ausgezeichnet hat. Und die gläubigen Menschen sind eben nicht welche, die, wenn sie gesündigt haben, sagen, Allah wird mir schon verzeihen. Ich verlasse mich darauf, Allah, dass er mir verzeihen wird. Das ist nicht die Eigenschaft eines gläubigen Menschen, sondern die Eigenschaft von ihm ist, dass er sich Allah ruhig zuwendet und ihm Verzeihung bittet. Und da wir am Ende der Zeit angelangt sind, möchte ich hier Stopp machen und dann inshallah beim nächsten Mal auf den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam näher eingehen, die ich vorgelesen habe, und auch ein paar Worte verlieren über Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, dem Überliefer dieses Hadith.